Die russische Internetzeitung Bremer Bremen vom 27. September brachte mit einem Foto vom historischen Besuch von Genossen Kim Jong-il in der Russischen Föderation einen Sonderbeitrag.